Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die großartige Spielereihe Dragon Age. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Drachenjäger eingeladen. Und zwar den guten Markus. Hey Markus. Hey, wo ist das Gold? Wie bist du zu Dragon Age gekommen? Was war dein erstes Fall? Ich schätze mal auch Teil 1, oder? Teil 1. Wie ich dazu gekommen bin? Durch meinen Dad, weil er es gespielt hat. Und da Dad hat das gespielt? Ja, und da er immer geflucht hat, wollte ich wissen, warum er flucht. Das ist verständlich, ja. Ja, doch. Bei mir war das so, ich habe damals noch Spielezeitschriften verfolgt und dann tauchte irgendwann auf, hey, das neue Rollenspiel von BioWare. Ich so, BioWare, die haben Baldur's Gate gemacht und so geile Spiele. Da habe ich Bock drauf. Ich so, ja, und es erinnert so ein bisschen an Baldur's Gate. Und so Sachen gelesen, so Sachen gemacht und so weiter. Und dann erschien dieses Spiel im Jahre 2009. Alter, es ist... Warum ist das so lang her? Wir sind alt, deswegen ist es so lang her. Katastrophe. Am 21. Dezember 2009 und ich habe das dann in meiner Zeit, als ich meine letzte Schule hatte, habe ich das damals gespielt. Ja, mein letztes Schulding. Um genau zu sein, habe ich das folgendermaßen gemacht. Wenn daheim niemand war, bin ich daheim geblieben und habe Dragon Age gespielt. Ansonsten bin ich nach Hause gefahren nach der Schule und habe Dragon Age gespielt. Das war eine lustige Zeit damals. Auf jeden Fall, Dragon Age Origins erschien damals für Windows, für Mac, für Xbox 360 und für die PlayStation 3. Und ich habe es damals gespielt und ich habe es gefeiert. Ich fand das richtig geil. Wie fandest du es? Boah, ich fand's Hammer. Es war tatsächlich was Erfrischendes, was Neues damals. Es war so schöne, dreckige Fantasy. Es war nicht so, hey, alles super, yippie, yippie, yay, Fantasy, sondern richtig schön in your fucking face Fantasy. Das war super. Es hat echt Fun gemacht. Und mein erster Charakter hatte auch Schwierigkeiten. Also du hast eine gewisse Schwierigkeitsdynamik drin gehabt. Inwiefern? Gewisse Fehler noch verziehen und von jetzt auf gleich verzeihst du keinen Fehler mehr. Stimmt, ja. Das Kampfsystem war ganz nett. Es war dieses typische Panik, wie ich es gerne nenne, Panik-Kampfsystem. In Baldur's Gate. Du hast zwar die Möglichkeit zu pausieren, das heißt, du gibst ein paar Befehle. Meistens ist die KI so doof, dass er die Befehle nicht wahrnimmt und nicht macht. Aber manchmal hast du geguckt, die KI macht tatsächlich die Befehle und so konntest du halt so Zauber wählen. Du hattest so eine. Wie groß war die Gruppe? Ich glaube, 4 Leute waren das jeweils pro Gruppe. Ich glaube auch, ja. Ja, und du hast auswählen können, was sie machen, zum Beispiel, du da hau einen Zauber hin, du da hau auf den drauf, du da hau auf den und du da bleib hier hinten und schieß auf den und so weiter. Und das ist dieses Panikkampfsystem, was ich gerne nenne, weil wenn du danach Pause loslässt, dann füllen die deine Befehle aus. Das war cool gemacht, das war sehr blutig. Das fand ich immer geil, dass du hast, keine Ahnung, eine große Spinne gekillt und dann siehst du den Charakter in so einer Zwischensequenz oder so einer kleinen Handlungssequenz und der ist übersät mit Bluttropfen. Das war so witzig, einfach nur. Das sah so lustig aus. Es war richtig gut. Vor allem das Geile ist ja, du hattest mehrere Einstiege in die Geschichte von Dragon Age. Du hattest am Anfang als adliger Mensch hattest du deine eigene Geschichte. Du hast als Magiebegabter hast du deine eigene Geschichte. Du hast als Stadtelf oder als Waldelf oder Dalish-Elf, so wie die genannt werden, hast du deine eigene Geschichte. Als adliger Zwerg oder als Kastenzwerg, also als kastenloser Zwerg. Das sind so verschiedene Anfänge. Als Mensch ist das, deine Burg wird überfallen, deine Eltern werden getötet, du musst jemanden suchen. Als Magier, wie war das als Magier? Du bist mit einem Freund, der macht verbotene Blutmagie. Und dir wird die Schuld in die Schuhe geschoben, weil du ihm richtig, ja, am Anfang hilfst und er das so hindreht, als wärst du alleine der Schuldige. Richtig, und dann musst du fliehen. Das weiß ich noch, als Stadtelf war das am Anfang, du wolltest, glaube ich, heiraten und das ging dann, und deine Braut wurde entführt. Genau, und dann gerät dir die Hauptfigur in Gefangenschaft, richtig. Als Dalish Elf war das so, du hast, glaube ich, oh Gott, irgendein altes Ritual verkackt, soweit ich weiß. Oder ein Ritual gemacht, was du nicht machen durftest. Irgendwie sowas. Du hast, glaube ich, infiziert. Elf so, hatte ich nicht genommen, weil die eh nicht so beliebt sind. Ja. Als Zwerg war das, du bist eins von drei Kindern des Zwergenkönigs Endrin. Du gerätst in einen Komplott mit deinem jüngeren Bruder und du kommst dann diese tiefen Wege. Die tiefen Wege sind auch ganz wichtig. Das sind sozusagen da, wo die sozusagen sogenannte Verderbnis herkommt. Das ist, wie kann man das erklären? Im Prinzip, die Apokalypse kommt aus den Tunneln. Haufen Viecher kommen halt da raus. Fertig. Ja. Und die sind halt die beschwören unter anderem Drachen und dann kommt halt, also aus dem Untergrund kommt übrigens ein Haufen Shit und das kommt in die Oberfläche und so fängt es dann halt an. Und als kastenloser Zwerg bist du einfach nur arm und dann kommst du in die kriminelle Unterwelt und machst du unter der falschen Identität bei einem Turnier mit, wirst dabei entdeckt, dir droht die Todesstrafe und du haust ab. Ja, und das sind halt diese Dinge. Und jedes Mal am Schluss jeder dieser Geschichten trifft man auf die Hauptfigur, der Hauptfigur trifft man auf Duncan. Ein sogenannter grauer Wächter, der einen mitnimmt und wo es dann heißt, hey, du bist jetzt auch grauer Wächter. Also grauer Wächter, was sind graue Wächter? Im Prinzip die Schutzherren von diesen Viechern, gegen diese Viecher vorgehen können, weil wenn du, ich glaube, wenn dieses Blut von dieser dunklen Brut mit dir in Berührung kommt oder wenn du es auszusehen schluckst, kannst du dran sterben. Ich glaube, das war der eigentliche Sinn dahinter, dass die sind sozusagen immun dagegen, weil deren Ritual ist es, du musst dieses Blut trinken. Und wenn du es überlebst, überlebst es und wenn nicht, dann nicht. Richtig. Aber am Anfang so sind graue Wächter oder Duncan zumindest nichts Besseres als ein Arbeitsbeschaffungspersönlein. Ja, schon. Er holt sich Auserwählte, die nicht ablehnen dürfen. Ja, ja, es holt sich halt irgendwelche Leute her. Ja, hey, hier, ich hab mich... Du bist die Hauptfigur, die Scheiße am Hacken hat. Komm einfach mit. Mit ein bisschen gesetzloser eigentlich. Komm mit mir mit oder ich knebel dich. Ja, so eine Art. Oder ich töte dich direkt hier. Die suchen halt, oder er geht halt irgendwo hin und sagt, ja, ich suche nach Leuten, die hier dem Orden beitreten können. Und hey, wie wär's mit deinem Bruder? Oh nein, dein Bruder ist tot, jetzt musst du halt mit. Hahaha. Und so geht es dann halt zu den Grauen Wächtern. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Finde ich. Du hast, du triffst da auch einen Haufen Charaktere, die du mitnehmen kannst. Typisch halt, du kannst dich auch mit denen unterhalten, du kannst romancen, mit ein paar sehr awkward aussehenden Sexszenen, by the way. Das ist halt ein Dating-Sim. Eigentlich ist es ein Dating-Sim, ja. Es ist, die Spielereihe wurde sehr beeinflusst von Game of Thrones oder auch das Lied von Eis und Feuer. Das merkst du? Kaum merklich. Ganz kaum merklich. Wird halt sehr, sehr, sehr damit sehr von beeinflusst. Ist aber, finde ich aber gut. Im Gegensatz zu Game of Thrones ist das wenigstens gut geschrieben. Macht auch Spaß, es selbst jetzt nach Jahren immer mal wieder zu spielen. Das stimmt allerdings, ja. Es hat wirklich richtig Fun gemacht. Da war es, in dem Spiel war das damals die DLC-Hochzeit. Da gab es Download-Content ohne Ende bei diesem Game. Erinnere mich bitte nicht an DLCs in Dragon Age. Ich habe Dragon Age mehrfach gespielt. Aber es gibt ein DLC, das habe ich bis heute nie abgeschlossen. War das die Wächterfestung, oder? Ja. Und ich werde sie auch nie in meinem Leben abschließen. Was ist denn passiert? Erzähl, komm. Ich hatte am Ende dieser Wächterfestung einen fucking Loop. Ich bin in einer Videosequenz festgehangen. Wenn du durch eine Tür gehst, triggert das eine Videosequenz. Dann kommt ein Kampf und wenn ich den Raum verlasse, lande ich wieder am Anfang der Videosequenz. Ja, dann gibt es aber den Kampf nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann nur noch die Videosequenz, wo die Leute sagen, ja, ihr müsst die besiegen. Ihr müsst die besiegen. Okay, Spielstand vorher laden, ausprobieren. Ich habe alles probiert, da rauszukommen. Ging nicht. Und deswegen spiele ich es immer ohne dieses DLC. Es war schon, also die DLCs waren schon der Wahnsinn. Also es gab im Stein gefangen, da hast du einen extra Charakter gekriegt. Und das war klasse. Stan, wie hieß das Ding? Shale. Das war so ein, also ich fand das unglaublich nervig. Das ist so ein Steingolem. Ich fand das so nervig. Ich fand den so cool. Viech. Nie benutzt. Sich sein eigenen Golem bauen. Ich hab den mitgenommen. Dann gab's die obligatorische Drachenrüstung, die danach überall überall aufgetaucht ist. In Mass Effect 2, in Mass Effect 2 wurde die verwendet. Also sogar in Kingdom Come Deliverance, da war sie auch mit drin. Wird bescheuert. So komische Drachenrüstung, die du bauen kannst. Die sah gut aus, ja, aber die war auch so eine übermächtige DLC-Rüstung. Dann Wächterfestung ist klar, du als Wächter, du wirst dann später ein grauer Wächter und kannst dann an diesem Ding so eine Festung freischalten. Die kannst du als Stützpunkt nehmen. Ist nicht sonderlich wichtig, ist rausgeschnitten, interessiert keinen. Die Rückkehr nach Ostagar. In Ostagar gab es einen Kampf, da bist du auch hingeleitet. Das ist so im Prinzip das Ende des Prologs. Da passieren einige beschissene Dinge und da geht man wieder hin und sucht halt nach den Überresten von jemanden und das ist halt die Rückkehr nach Ostagar und so findet man auch einige Sachen. Dann gab es Festtagsstreiche und Festtagsgeschenke, das heißt, wenn du Leute verärgern konntest oder Leute Geschenke machen konntest, damit sie dich besser mögen, das ist ein Bullshit. Dann die Chroniken der dunklen Brut, wo du die dunkle Brut, also diese Viecher, die aus den Tunneln kommen, gespielt hast und im Prinzip den Endkampf nochmal gespielt hast. Nur hast du dann die Helden gekillt. Bescheuert. War aber auch, finde ich, eine witzige Idee. Für die ist eine witzige Idee. Ja, aber es hat so irgendwie es war halt, erstens war es viel zu schnell vorbei. Und es war so relativ lahm, finde ich persönlich. Es war so, ja, hier spielst du den Endkampf normal gegen die Guten. Hey, ja, du hast gewonnen. Ja, alles gestürzt ins Chaos. Naja, war nicht so meins. Dann gab es noch Lilianas Lied. Liliana ist eine Charaktere, auf die gehen wir gleich nochmal ein. Die hat dann sozusagen ihre eigene Hintergrundgeschichte. Die ist ganz gut gemacht. Hätte man aber auch im Hauptspiel lassen können, finde ich. Aber gut, was will man machen? Dann gab es noch Golems vom Amgarak. Das ist so eine, ihr geht in die tiefen Wege und holt euch im Prinzip für die Endschlacht verbündete Golems dazu, soweit ich noch weiß. Und dann gab es noch Hexenjagd. Das ist mit einem meiner Lieblingscharaktere gewesen. Und zwar mit Morrigan, über die reden wir auch gleich noch. Ist so, ich glaube, das ist so ein Jahr später, nach dem Hauptding spielt das, glaube ich. Und dann gab es da noch ein richtiges Add-on dazu, zu diesem Spiel, das hieß Awakening, das habe ich nie gespielt. Ich weiß nur, dass da die Story weitergeht. Ich weiß nur, dass die Story weitergeht. Genau. Zu den Charakteren. Die Leute, die du da triffst, haben zum Beispiel Alistair. Ich hasse Alistair. Ich glaube, jeder, der Dragon Age gespielt hat, hätte Alistair gern von Burgmauern in ein Stachelfeld geschubst. Ein Kumpel von mir liebt Alistair. Er findet Alistair großartig. Alistair ist so ein Ritter, der kommt auch mit dir mit. Er ist auch von Anfang an dabei. Und er überlebt auch mit dir dieses Ritual der Grauen Wächter. Und er ist ein schlechter, witzereißender Penner. Ich hasse den Kerl. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Furchtbar, der Typ. Finde ich den schlechtesten Charakter von allen. Immer schlechteste Witze, das ist eine Katastrophe. Dann haben wir noch Morrigan. Morrigan ist meine All-Time-Waifu in dem Spiel. Sie ist eine Hexe, sie ist eine miese Frau. Aber sie ist cool, ich mag sie, weil sie so zynisch ist die ganze Zeit, finde ich super. War echt cool. Da gab's Severin, so ein schwuler Elf, der tatsächlich sehr gay war. Was er nichts ausgemacht hat, aber ich mochte den nicht. Der war auch so, ja, der kann ruhig weg, wegbleiben, kein Stress. Der ist auch so bescheuert, er ist eigentlich ein Auftragskiller, der dich töten soll. Und du kannst ihn aufhalten, du kannst ihn dann in eine Gruppe reinholen und später treffen ihn seine alten Kumpanen nochmal dazu. Und wenn du falsch antwortest, greift er dich dann an, dann kannst du ihn killen. Also mir ist das im ersten Durchlauf tatsächlich passiert, ich habe den versehentlich einfach gekillt. Bis du mir dann mal sagtest, hey, den kann man mitnehmen. Kein Verlust. ja, das ist halt... Ich dachte damals noch, das gehört zu der Story, weil ich ja nur lineare Stories gewohnt war. Nee. Das Coole ist ja auch in dem Game noch ganz kurz, du konntest ja auch verschiedene Antworten geben, auch Baldur's Gate typisch, wie gute Antworten, böse Antworten, chaotisch böse oder so weiter. Und je nachdem, was du gemacht hast, hat sich dann halt die Story so ein kleines bisschen geändert. Du konntest auch das größte Arschloch sein, was es gibt in diesem Game. Sehr geil. Zum Beispiel ein kleines Beispiel am Anfang in dem Camp von den schwarzen, von den grauen Wächtern. Da war so ein Typ im Gefängnis, der sollte, ich glaube, es war bei den grauen Wächtern, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sollte der war Deserteur. Der hat gesagt, hey, ich habe hier einen Schlüssel für euch, ne? Wie wär's, wenn ihr mir Essen gebt, dann gebe ich euch den Schlüssel. Kannst du dem Essen geben oder du zückst deinen Dolch, stichst ihn ab und nimmst dir den Schlüssel weg. Mein Schlüssel. So konntest du das Spiel auch durchspielen. Du konntest auch im Prinzip am Ende alle verdammen. Es gab auch mehrere Enden gehabt, das Game. Fand ich auch sehr geil. Kommen wir zurück zum Charakteren. Liliana gab es da noch. Ich mochte Liliana. Liliana ist cool. Oh, das ist die beste im Spiel. Ja. Liliana ist cool. Nicht diese betrügerische, zynische Hexe, die von ersten Blick, wenn du in die Augen siehst, dir eigentlich nur sagt, Verrat. Ich werde dich verraten. Ja, aber sie ist Morrigan. Liliana, viel stuff. Besser, viel besser. Ja, konnte man, glaube ich, nur daten, wenn man weiblich war, soweit ich weiß. Nein. Ich glaube schon. Nein, es ging auch mit Mann als Mann. Nur da war es schwieriger. Wesentlich schwieriger. Ich glaube, du durftest keine falsche Antwort geben. Ja. Und du musstest irgendwie sehr kirchlich sein. Ja. Dann gab es Stan. Stan, triffst du, das ist so ein Hühne. Der ist so eine eigene Rasse, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall ist es so ein Hühne, der ist ein Zweihänder bewaffnet, ist ein ganz netter Kerl eigentlich. Der war eingesperrt und den hast du dann so getroffen. Dann gab es Ogryn, so ein Zwerg. Der war cool. Das war ein ziemlich cooler Zwerg, finde ich. Den konntest du auch mitnehmen. Den bist du... kurz bevor du die tiefen Wege betrittst, triffst du diesen Zwerg. Der ist ziemlich cool. Ich mochte ihn nicht, muss ich ehrlich zugeben. Du mochtest ihn nicht? Nee, überhaupt nicht. Warum? Also, es gab nur einen Charakter, den ich schlimmer fand als den Zwerg. Und über den haben wir schon gesprochen. Achso. Dann gab's Wynn, die Weißmagierin aus dem Zirkel der Magie. Die hatte ich immer dabei zum Heilen. Die war ganz praktisch. Ich hätte sie gern mitgenommen, aber ich hatte Leute, die viel besser heilen konnten. Die war immer die Heilerin. Dann hat man Shale, dieser komische Golem, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Das Viech habe ich immer in Ruhe gelassen. Ach, der ist cool. So, brauche ich nicht. Ich habe bessere Leute, die mit da durch die Gegend rennen. Dann gab es noch den Emmon Gurion. Ich weiß gar nicht, wer war das nochmal. Achso, das war der Aal von Redcliffe, ja. Das war so auch so eine Stadt namens Redcliffe. Das ist im Prinzip auch dein Best Buddy. Den kannst du halt auch helfen. Dann gab es Flemeth. Das war, glaube ich, die Mutter von Morrigan. Ja, richtig, richtig. Das war die Mutter von Morrigan, die du in Teil 1 töten kannst. Mhm. In Dragon Age. Das ist eine der Requests, die Morrigan an dich legt. Du sollst bitte ihre Mutter töten, weil sie halt so ein dickes Zauberbuch hat, was sie gern haben würde. Und dann verwandelt sie sich in etwas Großes und Böses und du kannst sie killen. Sehr witzig. Dann gab's den Logan McTare. Das ist im Prinzip dein Bösewicht des Games, finde ich. Also halt dein persönlicher Bösewicht des Games. Den suchst du halt die ganze Zeit. Ja. Falls du dich noch an Logan erinnern kannst. Natürlich. Den kannst du auch so einiges am Ende einstellen. Dann gab es noch den Belen Adukan. Das ist, glaube ich, aus der dritte Sohn des Zwergenkönigs war das, richtig, ja. Den triffst du aber nur, die laufen halt nicht mit dir rum. Dann Satarin. Wer war Satarin? Oh Gott, Satarian. Wer war Satarian? Ah, das war dieser Dunkelelf. Stimmt. Das ist der Hüter des Dalish-Elfen-Clans. Da gab's Kalian. Kalian? Wer war Kalian? Ah ja, das war der Ritter. Den du am Anfang triffst. Sympathischer Kerl. Leider ist er nicht lange da. Und dann gab's den Arl Hau. Der war der Arl von. Das war auch so ein hochnäsiger Pisser, der Typ. Das war der Aal von Aramanti. Ja, und richtig, ja. Das sind halt, also, du bist eigentlich hauptsächlich rumgelaufen mit Alistair Morrigan, Severin, Liliana, Stan, Organ, Wynn und Shale. Die anderen sind also Support-Charaktere. War ein ziemlicher Erfolg, das Spiel. Kann man verstehen, weil es war echt gut. Es hat Spaß gemacht. Du hattest auch auf dieser Karte, konntest du auch auf verschiedenen, auf verschiedenen Dings durch die Gegend rennen. Also über die Karte rennen, du hast es immer so Zufallssachen, die dir begegnet sind. Auch eins der witzigsten Dinge, du findest eine Anspielung aus Superman, weil irgendwo ein Meteorit echt runterknallt und zwei Farmer, dieses Kind, was sie da finden, mitnehmen, du findest so ein Metallstück, wo du das stärkste Schwert im Spiel machen kannst. Weißt du es noch? Nee, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Ist dir das nie begegnet? Nee. Mir ist das begegnet, aber ich weiß nicht, ob das ein DLC war, ich glaube nicht. Das war aber nur so ein Gag-Ding, das ist so Zufallsbegegnung. Auf jeden Fall, so rennst du halt über die Karte und versuchst so die dunkle Brut aufzuhalten. Am Ende gibt es einen fetten Mega-Kampf. Das Kämpfen ist ganz gut. Die Dungeons, die du betreten kannst, sind eigentlich auch ganz gut gemacht. Also, es ist ein gutes Game, finde ich. Wenn man sich's holen sollte, kann man sich sehr gern für PC holen, weil auch alte PCs schaffen dieses Spiel locker. Und die Konsolenfassungen sehen furchtbar aus, by the way. Ja, ein Spiel, das ich tatsächlich auf dem PC bevorzuge. Ja. Ich hab's auf PC und auf Konsole durchgespielt. Und die PC-Fassung ist immer noch mein Favorite. Die Konsolenfassung ist Katastrophe. Ich habe die Konsolenfassung damals abgebrochen und hab's lieber nochmal am PC angefangen. Etwa so hässlich. Hui Deivel. Katastrophe. Also, Konsolenfassung ist echt bleh. Spiel's lieber am PC, das ist eindeutig besser. Gut, ja. Und dann im nicht mal zwei Jahre später, glaube ich. Ja, doch, gute zwei Jahre später. Am 8. März 2011 kam dann die Fortsetzung, Dragon Age 2. Ja. Oder wie ich es gerne nenne, Dragon Age Console Edition. hat einiges umgekrempelt, hat das Kampfsystem geändert, jetzt ist es sehr auf Action basiert. Immer noch so ein bisschen Pause- und Panikmenü, aber nicht mehr so ganz. Ist sehr auf Action, sehr, sehr auf Action. Die Zauberer sind bombastischer, es geht alles viel schneller. Und du hast nicht mehr die Möglichkeit, am Anfang dir deinen eigenen Charakter zusammenzubauen. Leider nicht. Aber es war auch gefühlt, wo du sagst, Kampfsystem haben sie alles geändert, einfacher. Ja, viel einfacher. Du hast nicht mehr so viele Sachen gehabt, wo du dich upgraden konntest oder wo du halt Sachen ausgeben konntest. Du bist, glaube ich, du konntest mehrere Pfade eingehen, aber du hast am Anfang so einen bestimmten Pfad am Anfang eingehen müssen. Das war Bogenschütze, Magier oder Nahkämpfer. Das konntest du wählen. Und jeder, der das Spiel auf super einfach spielen will, nimmt Nahkämpfer. Nee, wenn du das Spiel auf super einfach spielen willst, nimmst du Magier. Nee, Nahkämpfer tatsächlich mit Zweihandwaffen und die Stärke so weit es geht raufprügeln. Du zerlegst die Dinger alle im Nahkampf. Oh, später hast du so geile Zauber als Magier. Da haust du einen so einen dicken Feuerball in die Mitte rein, ist alles weg. Aber dann hast du es am Anfang nicht so einfach. Nö, aber und muss ich ja ein bisschen reinhaben. Als Kämpfer kommst du kontinuierlich super einfach durchs Spiel. Ja. Dieses Mal ist das Ganze ein bisschen anders. Man hat nicht vorgefertigte Hauptgeschichten, sondern hat nur einen ganz kleinen vorgefertigten Anfang, und zwar mit einer Hauptfigur namens Hawk. Er und seine beiden Geschwister müssen aus, ich glaube, das ist genau zu der Zeit, wo eine bestimmte Stadt in Dragon Age kaputt geht komplett, wo die zerstört wird und die beiden flüchten, also die drei, die vier, ja, die vier flüchten aus dieser Stadt in die Lande rein, weil sie halt nicht sterben wollen vor dieser toten Brut, ist klar. Und so kann man sich am Anfang entscheiden, spielt man einen männlichen Hawk oder einen weiblichen Hawk? Und spielt man einen Magier, einen Bogenschützen oder einen Kämpfer? Und das Einzige, was sich ändert, ist am Anfang, kleiner Mini-Spoiler, by the way, einer seiner Geschwister stirbt. Und je nachdem, welches Geschlecht du gewählt hast, stirbt entweder dein Bruder oder deine Schwester. Und dann ist nur noch entweder dein Bruder oder deine Schwester übrig. Wir wollen ja kein Geschlecht bevorzugen. Richtig. Und ja, es ist halt, es ist sehr viel einfacher. Die Story ist komisch aufgeteilt, weil die ist so aufgeteilt in so Abschnitte. Sie ist auch echt wirr. Während du spielst, wenn du die Gesamtstory nicht kennst, wirkt das Spiel immer wieder ein bisschen wirr. Und manchmal so Momente, habe ich jetzt was verpasst? Ja, weil es so in der Zeit springt. Springt so von Tutorial zu Akt 1, dann musst du ein bisschen was machen und dann, dann springt es wieder zu, so 5 Jahre. Und dann ist auf einmal das passiert und es sieht komisch aus. Du läufst halt durch so eine Stadt, das ist so eine Hauptstadt. Die ist ziemlich hässlich, finde ich. Die ist so aufgeteilt in so Abschnitte. Ist halt hässlich, finde ich. Und dann, du triffst halt auch Charaktere, kannst dann mit denen reden. Und wo es damals noch anstrengend war, zum Beispiel Liliana zu verführen, ist es hier nach, keine Ahnung, nicht mal 2 Gesprächen, kannst du schon das Herzchen-Symbol machen. Kannst du schon flirten. Da wurde auch dieses, dass man die Dialogen extrem vereinfacht. Du hast kein Dings mehr, wo du auswählen kannst. Das ist so ein Haufen an Dialogzeilen, die du auswählen kannst. Sondern du hast nur noch dieses Rad aus Mass Effect mit gut, mittel, böse. Oh ja. Es wird dir sogar angezeigt, was du machst. Gut, mittel oder böse. Das hat mich genervt, sag ich dir. Ja, das war da ziemlich beschissen umgebaut, finde ich. Also es war nicht... Das Dialogsystem ist scheiße in dem Game. Weil auch manche Sachen, die du angibst, die dann Charakter sagen soll, sagt was komplett anderes. Ist aber so... Also... Hawk ist... Er ist sympathisch, finde ich. Ich mag Hawk. Er ist ein sympathischer Kerl. Die Hauptfigur, die du spielst. Du hattest deine eigene Stimme. Ist auch ganz cool. Auch wieder eine Neuerung zu Teil 1, weil du hattest keine Stimme in Teil 1. Ich mag Hawk. Sehr interessant ist auch, dass das Spiel eigentlich eine Geschichte ist, die du nachspielst, die von einem Zwerg namens Warwick, der gefangen genommen wurde, von einer Paladinin namens Cassandra. Er erzählt ihr was über Hawk, was sie halt wissen will, warum auch immer. Das erfährt man halt im Laufe des Spiels. Der Anfang von dem Spiel ist unglaublich dröge. Es wird erst gegen Ende, nur nach guten 20 Stunden wird es echt gut. Aber der Anfang, eieiei. Oder was sagst du? Ich kann mich an den Anfang kaum noch erinnern. Ich weiß nur, dass ich echt müde immer war, wenn ich aus dem Anfang raus bin. Ja, es ist halt... es ist relativ schwierig. Du hast halt am Anfang, du hast halt diesen ersten Akt, wo du Geld sammeln musst, damit du irgendwo mit deiner Familie in Kirkwall, so heißt diese Stadt, eingenommen, reinkommt. Kirkwall entpuppt sich dann ein soziales Pulverfass mit zahlreichen Flüchtlingen, die alle verarmt sind und leben in zweiter Klasse. Dann gibt es derbe Spannungen zwischen den Templerorden und dem Zirkel der Magier. Dann gibt es noch andere Leute, die halt. Da gibt es so ein komisches Volk namens die Kunari. Stimmt, das war Stan. Stan war ein Kunari. War einer, der sah doch aus wie ein Mensch. Da sind die Kunari nicht mehr aus wie Menschen. Die sind so komisch riesengroß, haben Hörner, sind so stierbullenartig, glaube ich, ne? Ja. Jetzt weiß ich wen du meinst. Ja, sie so stierbullenartig, so sehen die aus. Und das Volk hat sich auch noch niedergelassen. Dann gibt es noch ist ein Kriegervolk. Irgendwo so ein Typ namens, der nennt sich der Artischock, also der Häuptling von denen, der sitzt dann da. Da gibt es auch noch so Spannungen zwischen denen. Es ist jetzt so ein bisschen, ist relativ politisch eigentlich, das Game. Und du bist eigentlich nur da, am Anfang willst du nur in die Stadt, danach willst du eine Expedition in die tiefen Wege. Geht es, glaube ich, darum, du brauchst Geld für die tiefen Wege, weil du so eine Expedition machen willst. Und während du in den tiefen Wegen bist, wenn du es versaust, stirbt dein zweiter, eins deiner zweiten Geschwister. Wenn du es versaust und am Ende bist du dann eh nur noch alleine und läufst dann und rennst dann durch die Gegend. Es ist okay, sagen wir es mal so. Es ist okay. Oder was es, sagst du? Ja, es ist okay, Spiel, ja. Aber es kommt nicht an den ersten Teil ran. Beim besten Willen nicht, nein. Also es kommt absolut nicht an den ersten Teil ran. Ja. Das ist halt, die Leute nennen ihn halt nur Hawk. Du triffst halt auf, wieder auf verschiedene Charaktere, wie Evelyn, das ist so eine, Ritterin oder Paladinin oder sowas. Die ist eigentlich ziemlich cool, ich mag ihren Anfang, wo ihr Mann, leider, kleiner Spoiler nochmal, wo ihr Mann leider stirbt und du entscheiden kannst, ob du ihn tötest oder sie ihn tötet. Das war so, wow. Jesus. Wie gesagt, bei Gott, das ist kein schlechtes Spiel. Es hat auch seine Momente, die es echt hervorheben als Spiel. Du hast halt echt du hast echt geile Momente gehabt. Aber dann hast du auch so richtig beschissene Momente gehabt. Wie die, furchtbaren, immer wieder gleich aussehenden Dungeons. Ja, das sind meine Durststrecken in diesem Spiel. So furchtbar gleich aus in den Dungeons. Du hast Dungeons gehabt, die von A nach B gingen, wo du nur gerade auslaufen musstest. So einfach wie nur möglich. Ja, nicht irgendwo anders hin und was einsammeln. Oh Gott. Nicht, furchtbar, dass der Spieler sich verläuft oder gar selbst irgendwie agieren müsste. Selbst wenn man die Welt erkunden will oder sowas, ne? Ja, ja, es war okay. Dann gab es noch Bethany Hawk oder Carver Hawk, je nachdem, eins der zwei Geschwister, die überlebt haben. Gab es noch Fenris. Oh Gott, wer war Fenris? Echt? Ich kann mich an den gar nicht erinnern. Moment. Wer war Fenris? Ah ja, das war der dämliche Elf, den ich nicht mochte. Das war so ein bescheuerter Elf, den du aus der Gefangenschaft befreien kannst, der so der Sklavenelf ist, ne? Den kannst du innerhalb von Sekunden romancen. Ich hab gesagt, ja, hau ab. Ach so, ja. Dann gab's noch den Zauberer Anders, den du getroffen hast in dem Add-on zu Teil 1. Und ich habe da erst in Teil 2 wieder gesehen. Das ist ein ziemlich tragischer Charakter, aber ein ziemlich cooler Charakter, finde ich. Dann gab es den nervigsten Charakter von allen, das war Isabella. Ich hasse Isabella, ist die Piratin gewesen. Auch Isabella fand ich ganz cool. Ich mochte Isabella nicht. Die hat sich so ange, die habe ich so angesehen, so, ja, die wird mich verraten, stupid bitch. Die wird mich auf jeden Fall verraten, je nachdem, also sofort, als ich sie gesehen habe, ja, die wird mich verraten. Dann gab es Meryl, ich liebe Meryl. Meryl ist super, ist eine Elfin gewesen. War das die Magierin? Ja, die war richtig süß. Die mochte ich, die war cool. Sie war halt der Standard-DD, den man braucht in der Gruppe. Ja, die habe ich geromanced. Die war richtig süß. Die mochte ich. Dann gab es natürlich den Varric, den Zwerg. Einer der beliebtesten Charaktere überhaupt, den sie da, den BioWare da erfunden hat. Varric ist ein Fan-Favorite. Varric ist okay. Ich mag Varric. Ist ein netter Zwerg. Dann gab's den Prinz Sebastian. Ich glaube, den gab es aber nur durch den DLC, soweit ich noch weiß. Ja. Muss es fast, weil ich kenne ihn nicht und ich habe Dragon Age 2 die DLCs nie angerührt. Da gab's mehrere. Da gab's der verbrannte Prinz. Da hast du den Typen dann getroffen, konntest du dann auch mitnehmen. Gab's die DCs im zweiten Teil waren Katastrophe. Dann gab's noch die Kommandantin Meredith, das war die Anhängerin der Templer. Dann gab's den ersten Verzauberer Orsino, den gab's dann auch noch. Der Obertyp von den Magiern, dann der Arishok, der Obertyp von den bullenartigen Viechern. Dann gab's Cassandra Pentagast, die zum allerersten Mal da aufgetaucht ist. Die ist halt, die unterhält sich halt mit Varric. Also Varric erzählt ihr, wer ist Hawk und was geht's darum, was hat er gemacht und so weiter. Und ja, dann gibt's noch Flemeth wieder aus irgendeinem Grund. Die taucht dann auch wieder auf, das ist eigentlich gekillt. Alistair taucht später im Spiel wieder auf, stimmt, je nachdem, was du tust. Und Liliana auch später. Und sogar Zephyrin kann auch mal auftauchen, wenn er nicht tot ist. die DLCs, die es gab, waren das Schwarze Emporium. Das ist so ein wenn dein Charakter dir nicht gefällt, geht er hin und ändert ihn Ding. Das ist komplett bescheuert. Der verbrannte Prinz, habe ich schon erwähnt. Dann ein Gegenstandspaket, was kein Schwein braucht, also zwei Stück davon. Dann das Vermächtnis. Inhaltlich erfährt der Spieler in der neuen Questreihe Näheres über die Hintergründe von Hawks verstorbenen Vater. Du denkst so, ja, I don't care, braucht kein Mensch. Und da gab es das Zeichen der Assassinen, das das schlechteste DLC ist, was je gemacht wurde. Nicht ganz, aber schon richtig übel. Zusammen mit der elfischen Auftragsmörderin Talis versucht Hawk ein wertvolles Relikt eines orseanischen Barons zu finden. Die Figur der Talis wurde dabei aus der Webserie Dragon Age Redemption übernommen und im englischen Original von der Darstellerin Felicia Day vertont. Und dieses DLC war Katastrophe. Wow, war das schlecht. Ich höre, ich habe nichts verpasst. Du hast absolut nichts verpasst. Auch dieses Redemption hast du nichts verpasst. Das ist so eine sechsteilige Webserie basierend auf dem Computerrollenspiel Dragon Age 2 des kanadischen Entwicklers BioWare. Wurde von BioWare in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Felicia Day produziert. Das ist halt so ein 3D-Müll-Film, braucht kein Mensch. Schrott, braucht keine Sau. Ehrlich, null. Kompletter Müll. Der Charakter auch von ihr war furchtbar gespielt und du konntest ja am Ende romancen für einen kurzen Kuss und das war's. Danach hast du die wieder gesehen und denkst so, ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, die 15 Euro für das Ding auszugeben. Ach Gott, also das die DLC ist doch echt scheiße. Verfilmungen gab's auch. Es gab Dragon Age Dawn of the Seeker, hab ich nie gesehen, Gott sei Dank. Ich habe mir mal zu Gemüte geführt, aber du hast nichts verpasst. War mir klar. Und halt Dragon Age Redemption. Gott sei Dank hat das Ding noch niemand versucht, irgendwie real zu verfilmen. Bisher. Sprich's nicht zu laut aus. Wir leben gerade im Zeitalter der Real Movies, wo wir aus irgendwelchen Spielen, Büchern, Zeichentrickserien oder etc. ein Movie mit Real Actern brauchen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Wie gesagt, der zweite war okay. Da war es mal so. Die DLCs kannst du vergessen. Das Spiel war okay. Er war jetzt nichts Besonderes. Man kann ihn auch gern auslassen. Man verpasst da nichts dabei. Nee, eigentlich nicht, nee. Und dann gab es im Jahre 2014 für Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One Dragon Age Inquisition. Und ich mag Dragon Age Inquisition. Ich liebe es. Eins meiner Lieblingsgames, absolut. Das Spiel ist saugeil. Es ist ein bisschen... es hat seine Macken auch, aber ich finde es trotzdem super. Es spielt einige Jahre nach den Begebenheiten von Dragon Age 2 und folgt unmittelbar den Romanhandlungen von Dragon Age. Gibt es auch mehr Romane. Zerrissen und The Masked Empire. Schauplätze sind die Reiche von Orleis war's, und Ferelden in der Fantasy-Welt Tedas, die durch schwere politische und militärische Krisen erschüttert werden. Zur selben Zeit verschärfen sich auch Auseinandersetzungen zwischen den spirituellen Eliten des Reiches, den Templern und den Magiern. Mal wieder, Krieg zwischen Templern und Magiern. Das Spiel ist ziemlich cool, weil das tatsächlich mit einem Bang anfängt. Und zwar startest du das Game und du siehst dieses sehr, sehr wunderschön animierte Menü, wie ein Haufen Magier und Templer in so eine Kirche laufen, über dem das ist. Und wenn du auf Start drückst, dann explodiert dieses Ding. Ich find's klasse. Ja, ist sehr geil gemacht. Was man auch noch erwähnen muss, der erste und zweite Teil sind sehr gut auf Deutsch vertont. Auch der dritte Teil ist sehr gut auf Deutsch vertont. Sehr, sehr gute deutsche Sprecher. Der Wahnsinn. Da haben sie sich echt richtig gute Leute reingeholt. Finde ich super. Und der dritte Teil beginnt dann mit einem Bang. Was halt sehr, sehr cool ist. Und so darf man sich dann seine eigene Figur erstellen. Und nachdem man sich dann seine eigene Figur erstellt hat, wobei der Editor in dem Ding ist so detailliert, du kannst dir tatsächlich zum Beispiel Daenerys erstellen aus das Lied von Ice and Fire, also Game of Thrones. Ja, man kann da sehr viel Zeit verschwenden in dem Editor. Ja. Oder man kann Standardface nehmen. Standardface, so ein bisschen Proportionen anpassen, fertig, gib ihm. Richtig. Ich brauche den nur als Standard-Dating-Charakter. Ja, es ist so, tatsächlich. Und man kann sich auch wieder entscheiden, männlich, weiblich, aber diesmal zwischen Mensch, Elf, Zwerg und Kunari. Das ist sehr, sehr cool. Vor allem Kunari war davor noch nie spielbar, jetzt sind sie spielbar, das hat sehr, sehr geil gemacht. Und ist ein wirklich gutes Spiel. Es ist, man kann es vergleichen, also jemand hat es verglichen mit einem MMO tatsächlich. Weil die Spielewelt ist riesig, die Karten, auf denen du bist, sind riesig, du kannst einen Haufen Zeug ansammeln, du kannst die Karten komplett erkunden, und die einzelnen Schauplätze, die du hast, kannst du komplett erkunden. Ich finde den Vergleich sehr gut. Es ist tatsächlich wie ein MMO, allerdings mit unnötigen Ladebalken. Weil, was mich damals so ein bisschen gecatcht hat, nach der Entrüstung von Dragon Age 2, war, dass sie eine Open World versprochen haben. Und ich war begeistert am Anfang, bis ich den ersten Ladebalken hatte. Und wenn du mal zwischen Gebieten öfter hin und her springen musst, das reißt dich aus diesem MMO-Feeling aber wieder raus. Ja, schon. Weil dann wirkt die Welt nicht mehr so offen. Was es aber hat wie ein MMO, ist eine sehr leere Welt, finde ich. Dafür ist sie hübsch. Sie ist hübsch, also du kannst echt, wenn du auf viel erkunden... Und du findest halt einen Haufen Shit überall, ja, den du einsammeln kannst. Aber ansonsten ist sie halt sehr wirklich leer, du begegnest kaum jemanden. Außer welchen Gegnern, ja. Was ich dann doch wieder schade fand. Ja, das stimmt, ja. Du begegnest zwar Gegnern, aber wenn die halt einmal weg sind, sind sie halt weg. Die respawnen, glaube ich, auch nicht. Soll ich noch weiß? Doch, nachdem du, glaube ich, das Gebiet verlassen hast und, glaube ich, ein paar Tage vergangen sind. Ich glaube, ja, da kommst du, glaube ich, zurück. Und, es ist echt gut. Der Einstieg allein in dieses Spiel dauert schon ungefähr 6-7 Stunden, ist aber sehr gut gemacht. Es ist halt so geil, dass du halt am Anfang wirst du halt geächtet als, ja, du hast hier den und den getötet und das hättest du nicht tun sollen. Und dann kommt raus, hey, du warst es doch gar nicht. Und dann verehren die dich aus einem lustigen Grund. Und dann gründest du halt die Inquisition, die sich halt frei über den Gesetz stellt und rekrutierst halt Sachen, um gegen einen bösen Schurken anzutreten, den man unter anderem auch schon aus Teil 2 kennt. Und dass sie den als Schurken genommen haben, finde ich sehr witzig, by the way. Du kämpfst du dann halt wieder mal mit so einem Haufen Leuten, rennst mit denen über sehr, sehr hübsche, sehr, sehr große, manchmal auch sehr, sehr leere Sachen, machst Quests, machst auch Random Quests, coole Random Quests oder coole Nebenquests und gehst am Ende wieder zurück in dein Dorf, beziehungsweise später dann Burg und kannst dann später auch lustige Entscheidungen treffen, finde ich. Zum Beispiel ein Typ schmeißt dann dauernd Ziegen gegen deine Tür. Oder gegen deine Burg. Kannst du denn entscheiden, was du mit ihm machen tust? Ach, ich habe diese Entscheidungen geliebt. Ich fand das so geil. Da gab es auch, keine Spoiler nochmal, da gab es auch so eine Kiste mit einem Toten drin. Ich habe die Kiste zur gemeinnützigen Arbeit verurteilt. Das heißt, die sitzt da irgendwo, wo man dich draufsetzen kann. Super. Richtig gut. Es hat auch guten Humor, das Game. Sehr viele Gespräche wieder und auch wieder sehr interessante Charaktere. Der erste, wir hatten Blackwall. Das ist so ein, mit dem habe ich mich relativ wenig beschäftigt. So ein bärtiger, ehemaliger grauer Wächter. Falls du dich an den erinnerst. Ich glaube, ja, kam gar nicht, oder? So grob, aber ich weiß nur, dass ich ihn nie aufgenommen habe in meine Party. Ich habe ihn im Stall gelassen. Da hat er dann zum ersten Mal dann auch Cassandra Pentagast, meine Waifu, als ich Mensch gespielt habe. Echt? Mensch und ja, Alter hat einen Hack. Jesus Christ. Yummy. was? die ist, also ich mochte Cassandra. Cassandra ist das Coole, die stellt sich immer so, wahrscheinlich so, sagst du jetzt so, das, was mich am meisten in dir genervt hat. Die stellt sich immer so ernst, aber ist auch sehr, sehr kindisch. Das mochte ich irgendwie. Ich mochte die immer richtig. Ja, gut, cool. dann doch nicht. Was mich an ihr immer genervt hat, ist, sie hat immer so den Oberritter raushängen lassen. Ja, aber in Wahrheit war sie dann... Wenn ich mit ihr geredet habe, habe ich das Gefühl gehabt, der Ritterkodex sagt aber, der Ritterkodex. Ja, der Ritterkodex sagt aber, dreht sich um und liest die Schmuddelromane, die Varric geschrieben hat. Ja gut, so weit bin ich nie gekommen, weil ich mich mit ihr echt kaum beschäftigt habe. Ich dachte mir nur immer, Hinter dem Zelt gibt's einen Abgrund. Ich mochte die immer super. Dann gab's Cole, der langweiligste und fürchterlichste Charakter im kompletten Spiel. Das ist dieser glatzköpfige glatzköpfige Elf gewesen. Ich hasse Cole. Ach, den nimmt man einfach nur mit, damit man halt jemand dabei hat. Oder war der das? Warte mal. Nee, Cole war doch nicht der Glatzkopf. Wer war Cole? Warte. Wer war Cole? Oh nein, stimmt, das war dieser komische Magier. Schurke. Ja. Der so nichts gesagt hat, den habe ich auch nicht. Ich habe auch nicht besonders mit dem geredet. Der war mal ein Geist. Du warst wahrscheinlich selber Schurke. Ja, ich natürlich. Selbstverständlich. Der war so ein Geist, halt Geist, halt Mensch, der war so ein komischer, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall war er sehr strange. Den mochte ich nicht. Dann gab's noch Dorian. Der war das der Totenmagier-Zwerg. Dorian war einer der coolsten Charaktere, wie ich fand. Ich mag Dorian überhaupt nicht. Absolut mit seinem typischen... also da wird mit Klischees bei ihm nicht gespart. So ein typisch Aufreißer-Typ mit seinem Spitzbart wie so ein Recke, als wäre er D'Artagnan persönlich. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse diesen Bart. Ich hasse diesen Charakter. Ich habe ihn gehasst von Anfang an. Oh, ich mochte ihn nicht. Ich mochte ihn echt. Und absolut nicht. Das Schlimme war, bei meinem ersten Durchlauf gab es echt einen Zeitpunkt, wo ich 2 Stunden wegen Dorian nochmal spielen musste. Warum? Hast du ihn aus Versehen geromanced? Ich wusste nicht, dass man den romancen kann als Kerl. Kannst du? Ich habe so begeistert seine Storyline gespielt und immer weiter gespielt und auf einmal, wow, was geht hier ab? Gut, ich habe nichts dagegen, aber ich schwimme in die komplett andere Richtung. Nee, also dann habe ich es schon durchgezogen, weil dann habe ich wenigstens die Sequenz hinter mir. Nee, ich mochte Dorian nicht. Ich finde den unglaublich nervig. Dann gab es aber einmal einen Lieblingscharakter, der eiserne Bulle. Oh. Ich liebe den Kerl, der ist so da cool. Da gab es aber für mich echt was mich verstört hat in dem Spiel. Beim eisernen Bullen. Ich glaube, wenn du es als Frau spielst, dann kannst du den ja daten, ne? Ja, und wenn du dann ankommst, das ist sogar, wenn du dann ankommst, auch als Mann, kannst du ihn daten. Echt? Kommst du dann an? Ja, und dann sagt er zu dir, so, you want to ride the bull. Aber ich fand's gut gemacht, weil es hat mich echt verstört, wie sie es gemacht haben, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, wurde übrigens gesprochen von Freddie Prinze Jr., by the way. Okay. So gut, ich mag den, Bull. Der ist cool, der ist ein sehr, sehr cooler. Sarah musste ich erst mehr kennenlernen. Das ist so eine durchgeknallte Elfin. Die habe ich, glaube ich, beim ersten Mal gedatet, als ich dann die 2 Stunden... Als ich es beim zweiten Mal gespielt, ich habe es bis jetzt 2-mal durchgespielt, einmal als Mensch-Krieger war es, und beim zweiten Mal als Elf-Magier. Und Dinge, die Sarah am meisten hasst, sind andere Elfen und Magier. Und die habe ich geromanced. Sie ist am Anfang, beim ersten Mal, fand ich sie ziemlich nervtötend. Beim zweiten Mal fand ich sie dann sympathisch. Es geht. Solus war der Elfenmagier. Ja. Dieser unglaublich nervige Elfenmagier. Fuck you, Solus. Furchtbar, der Typ. Dann gab es noch Varric, den konntest du auch dieses Mal mitnehmen und spielen. Den kannst du nicht romancen, weil er schon mit seiner Armbrust Bianca für immer vereint ist. Was ich aber echt cool finde. Also Varric mochte ich da echt. Varric ist ein Fan-Favorite. Ich verstehe auch warum, aber Varric ist einfach cool. Dann gab es noch die hochnäsige Vivien, die kann ich überhaupt nicht leiden. Oh Gott, Vivien. Ist eine Magierin gewesen. Ist eine Orlaiserin Magierin gewesen. Schwarze war das. Die ist mir zu hochnäsig gewesen die ganze Zeit. Ja, die habe ich, glaube ich, auch nie mitgenommen. Nee, ich auch nicht. Dann gab's die Josephine. Josephine ist süß. War das die, die wohl sich um die Politik gekümmert hat? Genau, richtig. Die sich über die Bücher gekümmert hat. Die war süß. Die war echt süß. Kannst du unter anderem ja auch romancen. Ja, kannst du. Das ist übrigens sehr lustig, wenn du die als Zwerg romanst, by the way. Das sieht so lustig aus. Wenn die sich einen Kuss geben, das ist super. Dann gab es, Morrigan ist wieder aufgetaucht in dem Teil. Echt? Konntest du aber, ja, Morrigan Cups ist ja wieder aufgetaucht in dem Teil. Konntest du aber nicht daten. Konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass sie wieder aufgetaucht ist. Liliana ist auch aufgetaucht, ja. Die konntest du auch nicht daten. Nein. Was echt schade war. Die konntest du nicht daten. Die hätte ich echt gern nochmal. Die wollte halt einfach nicht. Die war auch dieser von dem Geheimbund, was auch mir. Dann gab's Cullen. Ich mag Cullen nicht. Fuck you, Cullen. Cullen ist der Hauptmann der Inquisition. Der ist ja so. Gott, du langweiliger Panda, lass mich in Ruhe. Du weißt, wo der bei mir landen würde. Wo? Ja, dort, da wo ich die anderen auch schon entsorgt hätte. Da ist eine Klippe. Ich bin auf einer hohen Burg. Tschüss, Cullen. Ja, du konntest Alistair wieder auftauchen lassen, abhängig von der Entscheidung, die in Dragon Age Origins getroffen wurde. Und dann gab es noch Corypheus. Das ist der der Bösewicht, der Antagonist, einer der alten Magistri, die einst die Goldene Stadt eindrang und zur dunklen Brut wurden. Das Witzige ist, die haben sich ein um dieses Spiel richtig zu spielen, sollte man vorher auf dragonkeep.com gehen. Dragonkeep.com lässt dich nämlich alle Entscheidungen aus Teil 1 und Teil 2 und allen DLCs entscheiden über so kleine Texte oder so kleine Bildchen. Und das kannst du abspeichern und dann kannst du dieses Vorgefertigte, was du schon vorher vorgefertigt hast, kannst du dann in Inquisition reinladen. Und so kannst du das Spiel dann erleben, so als hättest du Teil 1 und Teil 2 selber gespielt. Und dann macht es auch am meisten Spaß. Ja, richtig. Wenn du, so kannst du dir das nämlich vorfertigen, zum Beispiel, wenn du Teil 1 und Teil 2 abhängig gespielt hast, kannst du sagen, ja, der hat den gemocht, der hat den gemocht, der hat den gemocht, der hat den getötet, du hast das gemacht, du hast dies gemacht. Und wenn du zum Beispiel Teil 2 nicht gespielt hast, kannst du so ganz kurz durchlesen, was in Teil 2 passiert ist und kannst du entscheiden, was genau gemacht wurde. Das finde ich cool. So kannst du dann in Teil 3, das wird dann so in Teil 3 übernommen. Das ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Das Spiel hatte so komische Aufträge auf einer Karte, die du erledigen konntest. Das heißt, du bist auf der Karte rumgefahren, hast gemacht, ja, hier, schickt Leute dahin für 8 Stunden. Das waren 8 Stunden Echtzeit, by the way. Oder schickt Leute dahin für 5 Stunden. Das waren 5 Stunden Echtzeit. Yep. Konntest du übrigens auf der Konsole wunderbar skippen. Das Ganze, indem du einfach, während du das Spiel laufen hattest, die Zeit geändert hast. Hat funktioniert. So konntest du das skippen, Gott sei Dank. Du hast die Uhr einfach vorgedreht und konntest dann weiterspielen. Ohne, dass du ständig warten musstest. Das war sehr bescheuert, finde ich. Ansonsten hast du halt diese typischen Aufträge gehabt. Du bist halt durch die Gegend gelaufen. Hast halt hast halt versucht, wieder so diesen Corypheus aufzuhalten. Das war sehr, sehr cool, finde ich. Es war ein echt gutes Spiel. Also, eins meiner absoluten Favorites. Hast du die DLCs gespielt eigentlich? Eins habe ich gespielt. Das erste, das rauskam. Oh Gott, was war das? Es gab 3 Stück, glaube ich. 3 interessante. Einmal gab es mit den tiefen Wegen. Da konntest du ein bisschen mehr über Varric erfahren. Dann gab es eins, was im Prinzip das richtige Ende war von dem Spiel. Das dann auch einläutet in den nächsten Teil, der vielleicht irgendwann mal kommt, weil wir haben ja nur eine Konzeptzeichnung gesehen, mehr nicht, mal gucken. Vielleicht wird ja noch irgendwas bekannt gegeben. Und dann gab es noch eins, das fällt mir aber nicht mehr ein. Es gab ein paar, nicht viele, aber ein paar gab es. Also ich habe das gespielt, das halt 1 oder 2 Jahre nach dem ursprünglichen Spiel angesetzt war. Ja. Ja, dann hast du das erlebt, wo dann herauskommt, wer am Ende der Oberbösewicht ist, vermutlich. Ja, genau. Ja, genau, richtig. Das ist cool gemacht. Die DLCs sind ganz nett. Die sind tatsächlich nicht so aus dem Hauptspiel rausgerissen, sondern tatsächlich sinnvoll. Erweitern Sachen ein bisschen sinnvoll und erweitern auch das Ende ein bisschen sinnvoller, finde ich. Finde ich ganz cool gemacht. Das Spiel hat einen Haufen gute Kritiken abgeheimst. Ich habe damals als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich die PlayStation 3 Version gespielt, weil ich damals noch keine PS4 hatte, geschweige denn einen guten PC. Sagen wir es mal so. sagen wir es mal so, die PlayStation 3-Fassung ist Katastrophe. Auch die allgemein die Konsolenfassung für die PS3 und für die Xbox 360 ist eine absolute Frechheit. Also, es ist ein Wunder, dass sie das Spiel überhaupt noch da rausgebracht haben. Es ist, und nicht gesagt haben, wir scrappen das und bringen das nicht raus. Weil das kannst du keinem antun. Also, das ist schon echt krass gewesen, was sie da gemacht haben. Ladezeiten ohne Ende. Du hast, wenn du reingeladen bist, hast du viele Charaktere als Polygonmonster gesehen, bevor sie dann in richtige Polygone umgewachsen sind. Boah, war das schlimm. Es war richtig schlimm. Ich habe das durchgespielt. Eiskalt. Und das war, glaube ich, einer der Gründe, warum ich... Da mochte ich es irgendwie nicht, weil ich es, glaube ich, in der Version gespielt habe. Ich glaube, ein paar Jahre später habe ich mir dann die PS4-Version geholt, als ich mit der PS4 hatte, und die habe ich nochmal durchgespielt und ich fand super. Die war klasse, ja. Ich würde mich freuen, wenn es ein neues geben würde. Ich hätte nichts dagegen, gegen ein neues Dragon Age. Nee, also von der Manie, wie Inquisition war, nehme ich gern nochmal eins. Ja, zumal die... das Schöne ist ja, es sollte ja eigentlich ein Service-Game werden, das neue Dragon Age. Aber durch den Erfolg von dem letzten Star Wars Game, was rausgekommen ist, hat EA gesagt, oh, die Leute wollen ja gar keine Service Games. Singleplayer Games sind ja erfolgreich. BioWare, ihr macht mit dem Spiel, was ihr wollt. Ihr braucht kein Service Game machen. Reicht, wenn es ein Singleplayer Game ist. Das meinst du, wie ich da ausgeatmet und eingeatmet habe? Ich kann es verstehen. Also, Gott sei Dank. Es ist kein Service Game. Vielleicht wird's ja gut. Gehört auch nicht als Service-Game. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich vielleicht verurteilend, aber das ist meine Meinung. Vielleicht ist es ja mal gucken, was draus wird. Sagen wir es mal so. Mal gucken, was drauf wird. Wir hoffen das Beste, wir zocken's und dann... Wir hoffen das Beste, wir zocken's und danach zerreißen wir es entweder und finden's gut. Mehr kann man nicht machen. Richtig. So. Mehr kann man leider nicht dazu sagen. Ja. Das war's zu Dragon Age. Es gab ja nur die drei Teile. Gab ja nur die drei Teile bis jetzt, ja. Vielleicht gibt's ja irgendwann mehrere, wer weiß. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du wieder dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und mir wieder beim Labern zugehört hast, während du fast nichts gesagt hast. Wie immer. Ich kenne mich einfach zu gut aus mit den Dingern. Ich muss ja nicht das nochmal wiederholen, was du schon gesagt hast. Weißt du, das ist so das Problem, was ich dann habe. Du hast schon alles gesagt. Vielleicht finden wir irgendwann mal ein Thema, wo auch du wieder mal viel sagen kannst. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, nochmal, dass du hier warst. Und ich sage wie immer meinen Satz, den ich gerne am Ende sage. Macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut.